einem schnellen Lauf eilt dieser Stimme nach. Sie zeigt den Weg, sie zeigt das Licht, wodurch ihr jene Sagen hauen, der einst gewisslich kann.